Und wer hatte damals die Fäden gezogen? Mit ihren Wilsern zusammen der bis dahin völlig unbekannt gewesene Jude Bernard Baruch. Ich glaubte, dass der Krieg kommen werde, lange bevor er kam, erklärte er wortwörtlich vor dem Sonderausschuss in aller Gemütsruhe. Und niemand stand auf und schlug dem abgefeimten Schurken zu Brei. Nachweislich geht der Beschluss der jüdischen Oberleitung, den Weltkrieg zu entfesseln, sehr weit zurück, sagte er. Auf dem 6. Zionistenkongress in Basel 1903 verkündete der Präsident Max Nordau unter atemloser Spannung, Theodor Herzl wisse, dass wir vor einer furchtbaren Erschütterung der ganzen Welt stehen. Der gute Herzl, dieser Idealmensch. Unsere Wahrsager und Zeichendeuter durchschauerte es nur so, wenn sie dieses edlen Patriarchen gedachten. Das Vieh aber wusste, was sein Sauvolk mit ihm vorhatte. Nein, nein, mein Lieber, hier hört's auf mit dem Feuerzauber. Wenn ich im Jenseits einen Zentralverein himmlischer Staatsbürger jüdischen Glaubens treffe, ich würde der Gesellschaft zurufen, schert euch zum Teufel, ihr Lügner. Das täte euch so passen, auch noch das Elysium zu verraten. Ich warf ein, Herzl war Zionist. Er war Jude, schlug er auf den Tisch. Jude sagt alles nur in allem. Es gibt keinen Unterschied, außer einen künstlich gemachten, zur Leimrute bestimmten. Das Gottesvolk will seinen eigenen Gottesstaat wiederhaben. Wohlverstanden, wiederhaben. Ein Gottesvolk, das nie eines war, und ein Staat, der nie einer war. Was da keine 600 Jahre in Palästina zusammenhauste, bis die Assyrer dem Unfug ein Ende machten, spottet in seiner Verkommenheit doch jeder Beschreibung. Ein Staatswesen, das... Ja, liest man denn das Alte Testament mit dem Gehör? Zuerst das ununterbrochene Morden und Rauben an den fremden Völkern, was hübsch viel Zeit in Anspruch nahm, dann bis zuletzt die scheußlichste Niedertracht, eine einzige Anarchie untereinander. Der Gipfel, die Blüte, der Ruhm der jüdischen Staatskunst, der König David, ist wie Bleibtreu mit Recht betont ein solcher Halunke, dass er an der beispiellosen Schurkerei des Urias-Briefes nicht genug hat. Noch auf dem Sterbebett legt er seinem Sohn ans Herz, den Feldhauptmann Joab umzubringen, weil er selbst sich leider durch einen Schwur verhindert fühlt, an dem alten Kriegsgefährten irgendetwas zu rächen. Nachher aber ist es überhaupt aus. Als Cyrus den Juden die Heimkehr nach Palästina erlaubte, da geschah nicht, wie Delitzsch meint, das von keinem Propheten für möglich gehaltene, sondern das Selbstverständliche. Die überwältigende Mehrheit hustete auf Zion. Sie blieb im unermesslich reichen Babylonien quietschvergnügt sitzen und wucherte dort auf Teufel komm raus weiter. Das heißt man dann, an den Wassern zu Babel saßen wir und weineten, wenn wir an Zion gedachten. Der Volksmund weiß das besser. An den Weinen zu Babel und Wässerten sagte er, im Jahre 1267, wusste ich mitzuteilen, gab es in Jerusalem nur mehr 2 jüdische Einwohner. Bis zum Weltkrieg war in ganz Palästina die Zahl der Juden auf kaum 120.000 angewachsen. Trotzdem ihnen doch seit urdenklicher Zeit der Weg dahin frei steht und gewiss auch die Mittel nicht fehlten. Die übrigen 20 bis 25 Millionen oder noch mehr, genaues lässt sich darüber nicht erfahren, weil ja nicht wir, sondern die Juden zählen, mästen sich in aller Welt vom Schweiße der anderen. Wie das kleine Palästina diese Riesenmenge einmal unterbringen soll, verstehe wer mag. Ist ja auch nicht notwendig, die Hauptsache, dass es auf dem Papier steht. Israel hat sich auf sich selbst besonnen, seine Ketten fallen, die Sonne des neuen Gottesstaates steigt über Zion empor. Welch ein Schauspiel! Endlich erlöst, alles erstarrt vor Ehrfurcht. Die Juden grinsen. Ich wollte fortfahren, schon die Resolution, jawohl, rief er, hier kommt's zum Vorschein. Wenn irgendwo, so springt die Katze hier aus dem Sack. Die Resolution des Alljüdischen Kongresses 1919 in Philadelphia. Die Juden sind Bürger des neuen Judenstaates Palästina, haben aber zugleich sämtliche Staatsbürgerrechte überall da, wo es ihnen zu leben beliebt. Man muss das 2-mal, ach was, 100-mal lesen, sonst hält man dieses Nonplusultra von Unverschämtheit für einen blödsinnigen Traum. Die Engländer sind Bürger des Britenreiches. Jeder Engländer, der es in Deutschland oder Frankreich oder Italien zu leben beliebt, hat auch dort alle englischen Staatsbürgerrechte. Zugleich aber auch die sämtlichen Staatsbürgerrechte des betreffenden Landes. Man stelle sich das vor und frage sich, nicht etwa was wir oder die Franzosen oder die Italiener, sondern was die Juden für ein Wutgeschrei erheben würden, wenn das englische Volk tatsächlich diese Entschließung gefasst hätte. Der alljüdische Kongress aber legt seine Resolution so kategorisch hin wie einen Befehl. Ich versetzte, bei der jüdischen Eigenart gäbe es da wohl noch ganz besondere Überraschungen. Der große Kohn hat es zum deutschen Reichspräsidenten gebracht. Offiziell wohnt er in Berlin, aber weiß man's denn? Vielleicht wohnt er offiziell in Jerusalem. Und auf einmal ist der große Kohn nicht bloß in Deutschland, sondern auch in Palästina der Staatsoberhaupt. Für den Kriegsfall eine behagliche Aussicht. Der alljüdische Kongress war das, wiederholte er. Die Vertretung der gesamten Judenheit der Welt, also auch der Zionisten. Des Pudels Kern, die Juden bleiben, wo sie sind, und das neue Zion hat nur den Zweck, einmal ihr politisches Rückgrat zu stärken, fürs Zweite ihren Hochmut zu kitzeln, endlich aber, und das vor allem, ihnen eine Stätte abzugeben, wo ihnen kein Mensch mehr auf die schmutzigen Finger zu sehen vermag. Wie in den Tagen des Cicero werden die frommen Pilger dann wieder nach Jerusalem wallfahren, Jahr aus Jahr ein, um an der Schwelle des Tempels gegen eine Unmenge harter Gegenstände eine Menge gute Ratschläge einzutauschen. Mit anderen Worten, Arsenal und Hochschule zugleich. Was im Kleinen bereits jedes Ghetto war. Dort konnten sie eben nach Herzenslust mauscheln und aufstapeln, Grund genug für sie über die willkommene Abschließung Zeta und Mordio zu schreien. Ich dächte, nun wissen wir auch über den jüdischen Nationalismus Bescheid. Ich bestätigte, also weder national noch international. Aber was dann? Nach den üblichen Begriffen, zuckte er die Schulter, lässt sich das nicht bestimmen. Eine Wucherung über die ganze Erde hinweg, bald langsam, bald springend, überall saugt das und saugt. Anfangs die strotzende Fülle, zuletzt vertrocknete Säfte. Der sichtbar gewordene Zionismus ist der Ausgangspunkt. Mit dem großen Gewächs hängt er unterirdisch zusammen, von Gegensätzen nicht die Spur. Ich lachte, wie es heißt, haben sich auch die Wölfe in zwei Lager gespalten. Der eine Teil soll fest entschlossen sein, das Land der Schafe zu verlassen, um irgendwo ganz unter sich rein vegetarisch zu leben.